Projektbegriff ist ja uralt, aus dem 18. Jahrhundert, aber ich glaube, dass er jetzt seit ein paar Jahren eine ungeheure Konjunktur hat, in westlichen Ländern zumindest. Also das hat verschiedene Ursachen. Also in der Künstler- und intellektuellen Szene sieht man immer mehr oder hört man immer mehr bis hin zum Lächerlichen. Nicht? Es wird nicht Hölderlin inszeniert, sondern ein Hölderlin-Projekt gemacht oder ein Kleist-Projekt. Überall ist der Projektbegriff ökonomisch. Dahinter steht, glaube ich, dass immer mehr Bereiche entlassen werden, sozusagen sich selbstständig machen und dann als Selbstständige oder fast unternehmerisch Tätige von Projekt zu Projekt denken und arbeiten und Geld einnehmen und so weiter. Und dann müssen sich wieder also Aufträge sozusagen. Und die Aufträge nennt man einfach Projekte. Und dahinter steckt, insofern ist auch was mit einer Karriere zu tun hat, steckt dahinter auch wie soll ich sagen, ein Opportunismus. Das heißt, dass man sich überlegt, was wollen wir machen, gleichzeitig auch überlegt, wie können wir das so machen, dass es finanziert wird, dass es sozusagen auf dem Markt eine Möglichkeit, dass man dafür Geld bekommt und dass wir es realisieren können, was bedeutet, dass wir Geld von irgendwoher dafür bekommen müssen. Und sei es über Eintrittsgelder. Und dieser Opportunismus, dass man sozusagen die Anschlussfähigkeit seiner Gedanken, seiner Ideen immer schon mitdenkt, die macht das auch notwendig, dass man das Lächerliche an diesem Projektbegriff immer auch mitdenkt. Weil es ja, es ist auch immer ein Stück weit eine Umsetzung von irgendwelchen gesellschaftlichen oder sozialen Bewegungen in eine individuelle Karriere oder sei es in einer Kleingruppe auch eine Karriere einer Projektgruppe, wie es dann ja so schön heißt. Auch unser NAVA-Projekt muss man in diesem Zusammenhang sehen. Ich will aber erstmal was zu NAVA sagen. Es ist ein DDR-Kombinat in Ost-Berlin, dessen Anlagen in Ost-Berlin, die sind über die ganze DDR verstreut, aber dessen Anlagen heißen Berliner Glühlampenwerk. Die stellen also Glühbirnen her und andere Lampen. Und dieser Konzern oder dieser volkseigene Betrieb NAVA wurde 1945 dann erst von den Russen und dann übernommen von der DDR gegründet. Und das waren vor dem Kriege gewesen das Hauptverwaltungsgebäude von Osram. Und dort war auch das Lichthaus von Osram und in dem Lichthaus wiederum die zentrale Prüfstelle für Lebensdauer. Osram war in den Mitte der 20er Jahre führend geworden im Glühbirnenkartell und bestimmte sozusagen in diesem Lichthaus die Lebensdauer aller Glühbirnen auf der Welt. Die wurden 25, wurden die von 5000 auf 2000 wurde die Lebensdauer runtergesetzt und jetzt heute sind sie bei 1000 Stunden halten, ungefähr alle Glühbirnen auf der Welt, von allen Firmen, die in irgendeiner Weise im Glühbirnenkartell organisiert sind. Das ist in Cully bei Lausanne, das ist das Kartell, die Kartellzentrale. Ist das mit der Glühbirne heute hat sich ein bisschen entschärft, dadurch, dass es andere Lampen gibt. Also das bleibt im Wesentlichen bei 1000 Stunden. Bis auf die Chinesen, die nicht im Glühbirnenkartell sind, da brennen die normalen Glühbirnen 5000 Stunden. Was natürlich was damit zu tun hat, dass die ihre Rohstoffe nicht verschwenden wollen. Ne? Das ist auch ein bisschen der Grund, weswegen man nicht unter 1000 geht, weil dann zum Beispiel sind die Wolfram-Vorräte nicht, wäre eine ziemliche Verpulverung, ist es jetzt schon eigentlich, ne? Dass die bei 1000 dann alle auf den Müll wandern und nie wieder aufgefunden werden können, sozusagen, nie wieder benutzt werden können. Das ist also Nava. Nava hat dann, war dann sozusagen der, oder wurde dann Nava, und das wurde der DDR-Monopolkonzern, der die DDR mit Glühbirnen verseuchte. Und der ist mit der Wende ziemlich ins Schleudern gekommen. Der hat auch viel exportiert in Kaufhäuser in Westen und so weiter. Da konnte er nicht mehr hin exportieren. Als er auf D-Mark-Basis dann plötzlich arbeitete nach mit der Währungsunion, dann brach die Sowjetunion, die er mit Hochdrucklampen beliefert hat, Nava, brach zusammen, weil der Transferrubel nicht mehr akzeptiert wird von der Bundesregierung oder überhaupt von Deutschland, und Osram hatte 50% des DDR-Marktes erobert mit Glühbirnen. Da hatten teilweise durch die Westhandelsfirmen, die hatten teilweise Verträge, dass sie nur Osram in die Läden liefern und alle anderen Lampen dann raus mussten, also auch Nava dann. Da hatten die also sehr schwer, war überhaupt fraglich, ob sie überleben konnten, ne? Oder ist vielleicht immer noch ein bisschen fraglich auch. Osram hat auch alles Mögliche, die haben also die Forscher abgeworben, kann man vielleicht so sagen, eine ganze Forschungsabteilung von Wissenschaftlern, und dann haben sie überall auf dem Ganzen, überall in der Welt, wo mögliche Interessenten für die Privatisierung von Nava, haben sie verlauten lassen, dass sie Nava kaufen wollen. Haben aber gleichzeitig in der Treuhand, die dafür verantwortlich war, dafür gesorgt, dass das Nava geschlossen werden sollte, also einen Schließungsbeschluss gefasst. Und die Firma, die amerikanische Firma, die dann Nava anbieten sollte auf dem Markt, so eine Consulting-Firma, die hatte erstmal gar keine Interessenten, weil die gedacht haben, Osram übernimmt sein altes Werk sozusagen wieder. Die haben sich gar nicht dafür interessiert. Und dann musste der Schließungsbeschluss wieder rückgängig gemacht werden, um es überhaupt verkaufen zu können und so weiter. Also das war erstmal ganz schwierig gegen Osram, sich durchzusetzen, dass das Werk überhaupt weiter bestehen bleibt. Das wären ja viele Firmen in der DDR geschlossen, die einfach sonst rentiert sich nicht. DDR-Reedereien zum Beispiel, also wo unsere Westdeutschen schon kaum Aufträge haben, was soll das? Und so. Oder Fischereiflotte einfach weg und so. Ja, und so wäre es für Nava eigentlich auch, kann man sogar sagen, dass es vielleicht auch ein bisschen sinnvoll ist. Sinnvoll insofern, Osram kann locker die ganze Nava-Produktion besser sozusagen noch mit besseren Maschinen mit übernehmen. Die investieren auch, bauen auch an der deutsch-französischen Grenze neue Glühbirnen-Fabrikationsanlagen. Also warum dann noch Nava? Aber ich meine, ist das eine Firma, die 5000 Angestellte hatte, die haben jetzt schon 4000 entlassen, immer noch 1000, und dann haben sie eine eigene Klinik, eigene Ausbildungsstätten, Ingenieurstätten, eigene Kindergärten, Theatergruppe, Kabarett, was weiß ich, Kantinen natürlich, Angelhütten, Ferienheime und so weiter, Bibliothek und Archive und nicht zu vergessen natürlich die ganzen Maschinen und so weiter. Das waren auch für die Glühbirnen, waren das zuletzt vor 10 Jahren gekauft, 7 japanische Fließstrecken und 2 Schweizer Fließstrecken. Und jetzt haben sie Ende letzten Jahres, haben sie noch, Ende 1990, haben sie noch eine Fließstrecke für Energiesparlampen von Osram gekauft für 20 Millionen Mark, die sie quasi abstottern mit fertigen Lampen. Die gab es zwar früher in der DDR auch, Energiesparlampen, auch von Nava, die wurden da aber so quasi noch per Hand hergestellt. Also erstmal nur so eine Art Pilotprojekt. Ja. kurz die Situation mit diesem Betrieb Berliner Glühlampenwerk NAWA. Wir haben uns dafür interessiert, für NAWA, ja, eigentlich schon mit der Wende. Und zwar insofern, als sich in der TU trafen sich Studenten von der FU und von der TU und diskutierten darüber, überall gehen die DDR, jetzt wo die Grenzen offen sind, nach Westen und arbeiten da, und es werden Arbeitskräfte knapp. Alle Betriebe, Krankenhäuser zum Beispiel, waren ganz ängstlich, dass ihnen alle Mitarbeiter abhauen. Das war gleich nach der Maueröffnung. Also ich kann mich noch an einen ganz widerlichen Rundfunkbeitrag von der Oberschwester der Charité erinnern, die dann so flammte: Unsere DDR-Krankenschwestern würden nie ihre kranken Patienten verlassen. Was appellierte sie sozusagen an die Moral der Krankenschwestern, auf so eine Nazi-Weise auch, ne? Es war auch so eine schreckliche Frau, wie so eine BDM-Chefin sah die aus, eine ganz widerliche. Ich hoffe, dass die Wende sie irgendwie mittlerweile da rausgefegt hat, aus der Charité. Gut, und diese Studenten nahmen dann Kontakte auf zu Studenten der Hochschule für Ökonomie drüben. Und die hatten auch alle schon in Betrieben gearbeitet, hatte die DDR-Wissenschaft eine viel größere Nähe zum Betrieben, wie überhaupt die Öffentlichkeit in der DDR viel näher an den Betrieben in gewisser Weise dran ist. In der Zeitschrift Für Dich zum Beispiel wurden regelmäßig irgendwelche Akkordarbeiterinnen-Probleme oder irgendwelche Probleme an einer neuen Maschine, zum Beispiel auch bei NAWA, diskutiert. Und also eine Frauenzeitung, da wurden immer, oder auch in der Neuen Berliner Illustrierten, immer auch Probleme in der Produktion, was die Arbeiter nun das und jenes wiederum bei der Neuerung und so weiter, was sie da auch teilweise sehr kritisch und sehr schön. Naja, jedenfalls, die diskutierten über die Betriebe und wollten dann auch arbeiten gehen, und das fanden wir auch alle ganz prima, warum nicht da erstmal so einspringen, quasi so Winterhilfe oder was weiß ich. Und gleichzeitig auch Neugier und auch Geld verdienen. Das war zum Beispiel bei uns auch, dass wir dachten, es ist besser, auf ehrliche Art sein Geld zu verdienen, indem man in einer Firma, in einer Fabrik oder sonst wo arbeitet, anstatt jetzt als Journalist das am Werktor irgendjemand abzufangen und ihm Tonband hinzuhalten, wie sieht's denn aus, erzähl doch mal, und daraus dann 400 Zeilen zu machen, wofür man 1000 Mark verdient, die man auch, durch ehrliche Arbeit im Betrieb hätte man auch irgendwie 1000 Mark, allerdings damals ja noch Ost, 1000 Mark Ost, die kann man aber natürlich, kann man dafür Lebensmittel im Osten kaufen und dann hier mit rübernehmen, so haben wir das dann auch gemacht, nur wir haben auch noch so eine Vorstellung von Arbeit, oder ich zumindest, ja, der Glaser hat das genannt, im Herzrhythmus und nicht im 50 Hertz mit TZ-Rhythmus, also nicht im Maschinentakt zu arbeiten, sondern in so einem menschlichen Takt. Und deswegen sind wir dann in eine LPG stattdessen erstmal gegangen. Also haben wir NAWA, sind wir nicht zu NAWA oder ein anderes Kombinat gegangen, sondern in die LPG, weil wir in der Landwirtschaft ist das einfach, ist, auch wenn es eine industrialisierte Landwirtschaft ist, man arbeitet nicht unbedingt im Maschinentakt, sondern mit den Tieren und so weiter und füttern, und das ist alles doch eine andere Sache, auch wenn das 500 Rinder zu füttern sind oder so. Kennt man auch, bei Birnen sind alle gleich, aber bei den Rindern hat man dann sehr schnell irgendwie seine, die man besonders gerne mag, und die man überhaupt nicht mag, gibt es auch immer welche. Und so, und wo man hofft, dass die wirklich schnell wieder rauskommen aus dem Stall und stattdessen andere. Gleichzeitig war es aber, das haben wir ein halbes Jahr haben wir da dann gearbeitet, gleichzeitig war es aber so, dass ich seit 84 mich mit Glühbirnen beschäftigt hatte, und mit die Glühbirne als Metapher für oder als Symbol für Fortschritt, Aufklärung, Erfindung, gute Idee und so weiter. Und wir hatten in diesen Jahren hatten wir uns so alle möglichen Sachen angeguckt, wo Künstler, also fast alle von Beuys über Rauschenberger, Jasper Johns bis sonst wohin, die haben alle irgendwie was mit Glühbirnen gemacht, bis hin zu Karikaturisten, die teilweise nur mit Glühbirnen-Metapher arbeiten. Und als wir dann bei der LPG aufhörten, da hatten wir gedacht, jetzt nicht bei NAWA zu arbeiten, sondern uns einfach mal ein bisschen mit Leuten von Nava zu reden, die wir da dann schon kannten, was da denn so ist und was mit der Glühbirne ist. Und das vor allen Dingen kam das durch einen Bekannten, einen Erfinder, Dieter Binninger hier in Berlin, in West-Berlin, der eine Glühbirne erfunden hatte, die über 40 Jahre hält, bei täglich 10-stündiger Brennung, also länger als die DDR hält. Und der ließ die auch herstellen, die hat er vor 10 Jahren erfunden, hatte auch Abnehmer dafür, die sind zum Beispiel auf der Straße 17. Juni in diesen historisierten Speerleuchten, sind die drinne. Also die Stadt kaufte manchmal, große Hausbesitzer haben die in Fluren und so weiter, wo man so viel Glühbirnen sonst wechseln muss. Und der ließ dann Mitte 1990, der hatte eine kleine Fabrik in Kreuzberg, und er ließ dann bei Nava produzieren, weil das billiger für ihn war. Er hatte sowieso nur quasi zwei Arbeiter und einer ging auch noch weg. Dann blieb ein Herr Weinstock über, ein Arbeiter von der polnischen Glühbirnenfabrik Polam, und der wurde auch nicht arbeitslos, oder ist immer noch nicht arbeitslos, weil der machte dann die Dioden rein. Also Nava stellte die Lampen her bis auf den Sockel, dann kamen die Dioden rein. Deswegen halten die so lange, hauptsächlich weil die Diode die Herzzahl halbiert, und dann ist schmilzt der Draht nicht so schnell durch, und dann halten die quasi ewig. Die halten wahrscheinlich noch viel länger als 150.000 Stunden. Das ist erstmal nur so eine Expertenannahme. Und ja, und über den Binninger kamen wir dann eben dazu, uns für Glühbirnen wieder mehr zu interessieren und für Nava, wo er das herstellte und die ja seine Lampen herstellten. Und Dieter Binninger stürzte dann, der wollte eigentlich Nava kaufen und hat den Kaufantrag mit der Commerzbank gestellt und stürzte dann mit dem Flugzeug ab. Da waren wir aber schon so weit, hatten wir uns da mit diese ganzen Probleme von Nava eingearbeitet, dass damit nicht unser Engagement irgendwie erloschen war, sondern wir haben dann mit den Betriebsräten geredet und mit Leuten von der Treuhand, und wie hat Nava eine Chance und wo und was und warum zum Beispiel schmeißt der Berliner Elektrizitätswerk jetzt in Ost, die für Gesamt-Berlin zuständig sind, in Ost-Berlin alle Nava-Lampen raus und schraubt Osram-Lampen rein in die Straßenbeleuchtung. Dann haben wir mit der BEWAG geredet, um herauszufinden, was sind das für Qualitätsbegriffe. Das hört sich erstmal alles sehr objektiv an. Wir haben die geprüft, die Nava-Lampen, neue Nava-Lampen und gebrauchte, und sie sind haben nicht den Qualitätsstandard, haben einen größeren Lichtabfall und so Ausfallrate wie unsere Osram-Lampen, dann gesagt. Dann sagt Nava dagegen, ja, das waren aber uralte, wir hatten auch damals immer Probleme mit der Teileversorgung und so weiter, und jetzt produzieren wir, wo wir unsere Materialien, Ausgangsmaterialien herbeziehen, viel bessere Ware, und deswegen stellen wir auch bessere Glühbirnen her. Warum habt ihr habt die extra nicht genommen, weil die mindestens so gut sind wie Osram jetzt und so weiter. Die haben sich also auch darauf eingelassen, auf dieses Qualitätsding. Und ja, wir haben dann einfach so Interviews mit diesen und jenen geführt, und das zum Beispiel dann da so ein Kommunikationsfluss, haben wir denen die Interviews gegeben, dass sie sich da irgendwie positionieren können, die Nava-Leute gegenüber der BEWAG, wenn es gelingt, da wieder eine Ausschreibung, eine neue zu machen, wo die nochmal getestet werden. Also einfach, wir haben uns einfach versucht, so reinzuarbeiten in die Produktion, in den Vertrieb, der gerade ausgebaut wird, und was überhaupt Handel ist, was macht man. Wir haben auch selber Glühbirnenvertreter gemacht, also in Läden, um mal zu sehen, was heißt das überhaupt. Oder auch bei Großabnehmern, da passieren ganz merkwürdige Sachen. So Großabnehmer ist wie Woolworths oder sowas in der Art. Da ist der Einkäufer zum Beispiel verlangt von einem, dass er pro Lampe, die er abnimmt, erstmal eine Mark in seine Tasche geht. Und solche Sachen, ne? Oder dass man wahnsinnige Strafen zahlen muss, wenn man einen Liefertermin überschreitet. Also kann man allein dadurch schon bankrott gehen sozusagen. Also solche Erfahrungen, die muss man erstmal, oder solche Informationen muss man erstmal sammeln und teilweise selber auch ausprobieren, wie denn das überhaupt ist, wenn man mit so einem Großabnehmer zu tun hat oder der Elektriker, der ewig betrunkene Elektriker an der Straßenecke, wie reagiert der auf solche Lampen und so, ne, die man ihm anbietet. Projekt heißt Bild kämpft für Nara. Also wir nennen uns Künstlergruppe Bild kämpft für Nara. Es gibt die Bild-Zeitung und die hat immer die Kampagne Bild kämpft für Sie, wo dann jemand, der sich aus irgendeinem Grunde benachteiligt, betrogen fühlt, zur Bild-Zeitung gehen kann und die versucht ihm dann zu seinem Recht zu verhelfen. Bild bedeutet aber auch gleichzeitig natürlich das Bild. Die bildende Kunst kämpft für Nara sozusagen, weil es eine Künstlergruppe ist und das alles bildende Künstler waren. Außerdem hat sich das herausentwickelt aus einer anderen Künstlergruppe, wo ich mitmache, die heißt Bismarck Media. Und die wiederum, es ist eine Neuauflage einer ebenfalls in Lausanne seinerzeit gegründete Gruppe Bismarck Media, eine Agentur, die von einem Verlag, seinerzeit 68 war das, diese Agentur hatte die explizite Aufgabe, nichts zu tun, nichts Verwertbares zu produzieren, nur großsprecherisch und hohl rumzutönen. Die wurde dann natürlich, als der Verlag machte irgendwann Konkurs, 2 Jahre später wurde die natürlich liquidiert. Wir haben aber dieses Konzept, Bismarck Media, haben wir durch Aufgreifen dieses Namens sozusagen wieder, ist eine Hommage an dieses Konzept und an den Verleger, der das, die Idee seinerzeit hatte, Jörg Schröder vom März Verlag ist das. Und diese Bismarck Media ist jetzt also eine Künstlergruppe und wir hatten eigentlich auch, das war nicht eine Künstlergruppe, die jetzt ein Projekt nach dem anderen machen wollte, um vereint sozusagen, alleine sind wir nichts, vereint sind wir unschlagbar, sondern es war mehr ein Stammtisch, wo wir arbeiteten zu zweit oder zu dritt. Jeder machte sowas für sich, der eine mehr journalistisch, der andere halt irgendwie an der Uni was und oder die Leute schleppten sich eben von Projekt zu Projekt oder von Schulden zu Schulden. Und wir haben uns dann eben im Künstlerhaus Bethanien in Kreuzberg haben wir uns eben einmal oder zweimal in der Woche getroffen und die als Bismarck Media und haben da uns ausgetauscht. Und wenn man mal einen Auftrag hatte, hat man eben den einen oder anderen gefragt, willst du nicht mitmachen oder willst du ihn nicht überhaupt machen, weil wir gar keine Lust haben oder keine Zeit oder es nicht so gut können oder so war das einfach nur gedacht, diese Bismarck Media. Man sollte vielleicht da so ein bisschen ausholen. Dieses ursprüngliche Projekt Schröder, März Verlag, das fiel in eine Zeit, wo es noch fast auf der Kippe war, eine ästhetische oder eine politische Praxis einzuschlagen, Ende der 60er. Und das ist klar, die meisten, das weiß man ja, haben sich fast alle für die politische Strategie, Weg entschieden. was dann eben bis hin zu ganz anpasslerischen grünen Politiken reicht heutzutage. Und kann natürlich auch sein, dass auch die ästhetischen Theorien nicht viel anders sich entwickelt hätte. Es bis hin eben zu ganz, was weiß ich, zu irgendwelchen harmlosen Tafelbildern oder so. Auf alle Fälle, aber es wurde ja gar nicht ernsthaft erwogen, ästhetische Strategien. Und ja, jetzt oder mit der Bismarck Media, so in den vor einigen Jahren, als wir das anfingen, das war eben so die Idee dahinter, dass vielleicht nochmal ästhetische Strategien nochmal wieder möglich wäre oder man da einfach nochmal wieder weitermacht, ohne dass man das jetzt gleich wieder in so anerkanntes Künstlertum rutscht. Weswegen wir uns auch meistens mit so ganz so Randsachen eigentlich beschäftigen, uns interessieren eigentlich oder da die bearbeiten wir eigentlich so Sachen, wo es fraglich ist, ist das Kunst? Also zum Beispiel Straßenbegrenzungsfehler, ne? Die kommen ja aus Holland, aus Delft hauptsächlich oder Amsterdam, die Poller, ich weiß nicht, wie sie in Amsterdamer Poller heißen sie, glaube ich, ne? Oder mit Schaufenstersachen oder Balkonen oder merkwürdige Alterszufallsarrangements, wie sie so im Straßenbild oder sonst was. Also solche Sachen, das sind so die Geschichten, die, mit denen wir uns beschäftigen oder die uns interessieren. Und im Grunde ist das auch mit der Glühbirne ist das in so einem Zusammenhang entstanden. Eigentlich konkret nach so einer Lektüre, dass Thomas Pynchons Roman Ende der Parabel, dass da ein Kapitel drin vorkommt über das Glühbirnenkartell, und das ist erstmal ein Roman, und wir haben, der um die V2 in Peenemünde geht, und wir haben indem wir uns damit beschäftigt haben, festgestellt, dass das alles sehr, sehr gut recherchiert ist, und dasselbe war dann auch eben dieses kleine Glühbirnenkapitel, und woraufhin wir einfach dann weitergemacht haben. Unabhängig hatte dann nichts mehr mit Pynchon und Glühbirnenkartell zu tun, sondern uns einfach weiter mit diesem Symbol Glühbirne auseinandergesetzt hat, was ja im Sozialismus dann nochmal weiter überdreht wird. Also kein chinesisches Plakat, wo nicht eine Glühbirne drauf ist, ne? Weil Glühbirne ist einfach das Symbol für Fortschritt und Sozialismus, und also diese Parole Sowjets plus Elektrifizierung gleich Kommunismus, das war dann eben auch so auf dem Dorf, muss man sich das auch vorstellen, dass in Wolokolamsk, wo das erste 1920 Kleinkraftwerk dann eingeweiht wurde im Zuge der Bolschewisierung und Elektrifizierung des Landes, war das dann eben wirklich so, jetzt hält der Sozialismus in unseren Dörfern Einzug, da haben die Bauern dann so auch so gesehen, oder sollten sie so sehen. Kulturkritiker nehmen die die Glühbirne ja als ein direktes Resultat der europäischen Aufklärung, so sozusagen von Voltaire über Lavoisier, der den Sauerstoff isolierte, bis zu Thomas Edison, der das dann wirtschaftlich umsetzte oder als Massenfertigung umsetzte. Und vor einigen Jahren haben wir schon gegen Schievelbusch, der so eine Sicht der Beleuchtung, der Erleuchtung und der Aufklärung hat, und Harry Mulisch auch, hatten wir vor Jahren schon einfach aus so einem Anti-Eurozentrismus beseelt dagegen Stellung genommen und hatten uns bezogen auf zwei Hobbyarchäologen, die im Hathor-Tempel in Ägypten Zeichnungen gefunden haben, die sie interpretiert haben als sozusagen altägyptische Glühbirnen, die sie dann auch nachgebaut haben und so weiter und auch mit dem entsprechenden Batteriemöglichkeiten, die damals hätten schon funktionieren können, weil man kannte ja Galvanisierung und so weiter, also hatte man auch sowas wie Batterien schon damals gehabt. Und Sie sagen, das muss auch so gewesen sein, dass die Glühbirnen hatten, also solche Beleuchtungskörper mit Fackeln, hätte man diese ganzen Zeichnungen im Innern dieser Pyramiden, die hätten alles verrußt und so weiter, also die hätte man gar nicht so klar dort so sehen können. Ja, das war also, diese Ergebnisse wurden vor allem in der Zeitung Esotera. Also es war sozusagen so eine ganz von allen Experten sicher belächelte Theorie, so eine ganze Outsider-Theorie in der Zeitschrift Esotera. In Ägypten ist das aber ganz anders. In Ägypten ist das, die Ägypter gehen wirklich davon aus, dass sie die Glühbirne erfunden haben, weswegen sie auch Edison 1912 das Patent verweigert haben in seinem Land. Er wollte ja die Weltpatente haben, musste mit jedem Land Patente, weil sie sagten, nein, was sie da erfunden haben, das haben doch wir schon vor einigen tausend Jahren vor Christus erfunden. Also das ist hier sozusagen randständiges Wissen von ein paar Querulanten oder ein paar Außenseitern, und wenn man in den arabischen Raum kommt, ist das sozusagen immerhin ein so massives Wissen, dass das Patentamt von Kairo da ganz souverän entscheidet, nein, dieses Edison-Patent, das erkennen wir nicht an, das ist eher von uns geklaut, eher muss Edison uns was zahlen. Und naja, das sind so Geschichten, auf die wir dann immer wieder gestoßen sind. Oder eine andere schöne Geschichte war, dass einer mitmachte in dieser Glühbirnen-Künstlergruppe Beschäftigung, der Thomas Markert, der sagte, er wäre der Ur-Ur-Urenkel des Glühbirnen-Erfinders Heinrich Goebel. Das ist ein gescheiterter 48er-Revolutionär aus der Nähe von Hannover, der dann nach New York ging und dort die Glühbirne erfunden hat. Dann hat er auch in einem Prozess gegen Edison gewonnen. Und Thomas Markerts Großvater, der hatte diese Genealogie aufgestellt. Es wird auch wohl stimmen, dass der irgendwie der Ur-Ur-Enkel ist, ja, sein Neffe. Dieser Großvater, der war Autodidakt der Kernphysik und Buchhalter einer großen Firma und hat am liebsten immer aus dem Fenster geguckt und über das gegrübelt, was die Welt im Innersten zusammenhält, und hat da so ein neues Atommodell rausgeknobelt, und basierend auf diesem Atommodell hat er eine Tritiumröhre entwickelt, die sozusagen Atomenergie direkt in elektrischen Strom umwandelt. Das ist auch patentiert, und er hat es auch mal in Karlsruhe im Kernforschungslabor irgendwelche Vorstufen testen können. Und wir haben das dann immer genannt, die Markertsche Energieröhre. Also die wandelt Kernenergie in Elektrizität direkt um, nicht über irgendwelche Dampfmaschinen und so weiter, Turbinen. Und mit dieser Markertschen Energieröhre haben wir uns dann eine Weile beschäftigt, sozusagen mit der Erfindung eines späten Nachkommens des Glühbirnenerfinders Heinrich Goebel. Das war also schon mal so eine kleine Abtreibung vom Thema. Die zweite war dann, dass wir das nicht selber beurteilen konnten, diese ganzen komplizierten Berechnungen in diesem Patent von dem Markert, Kurt Markert, sondern und dann sind wir zu einem Nukleartechnologen gegangen, und der eine nukleartechnologische Gesellschaft, eine Firma hat und AKWs beliefert. Der hat uns auch empfangen und war furchtbar nett, sagte, oh, das ist ein bisschen zu kompliziert für ihn, er ist mehr so der Techniker und Atomingenieur. Und gleichzeitig war es auch so, dass ein Fürst von Isenburg zu Büdingen ihm seine Firma weggenommen hatte. Der hatte den als Teilhaber rein und hatte der Fürst die Schlösser ausgewechselt und ihm sozusagen sein Lebenswerk entrissen, und dass er da prozessierte und schwer zu der Zeit gerade schwer beschäftigt war mit seinen Prozessen. Das ging schon seit Jahren in der letzten Instanz beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Und da musste er sich darauf vorbereiten. Und wir haben dann so ein bisschen geguckt, was ist das überhaupt für ein merkwürdiger Typ, dieser Fürst da, der da bei Frankfurt mehrere Firmen besaß und nun diese nukleartechnologische Gesellschaft da. Haben dann einen Vortrag besucht, den der Fürst gehalten hat im Geschichtsverein Büdingen, wo er dann stolz erzählte, ja, das war eine sehr mutige, verlegerische Entscheidung, dass ich, die Firma war so gut wie pleite, dass ich statt einen Sozialplan aufzustellen, da investiert habe und dann mir einen neuen Geschäftsführer geholt habe, und jetzt mache ich große nukleartechnologische Geschäfte mit Südafrika, Chile, Pakistan und so weiter. Ja, und dieses mit Pakistan, da kam er dann eben auch in seinen Geschäftsführer, der ist jetzt auch im Gefängnis, kam er dann in Konflikt irgendwann mit dem Untersuchungsausschuss wegen illegalen Export von Nukleartechnologie über Pakistan in den Irak dann. Der Fürst selber, den hat das wenig geschadet, der macht nach wie vor dieselben Geschäfte und hat sich dann rausgeredet, neulich gerade erst im Fernsehen, dass er von den ganzen Geschäften nichts weiß, obwohl er noch damit geprahlt hat auf der Sitzung des Geschichtsvereins, aber im Fernsehen hat er gesagt, er wüsste überhaupt nicht wohin und nicht, da müssten sie seinen Buchhalter fragen, und selbst der weiß das nicht, weil der nur mit Zahlen, ihn interessieren nur Zahlen, welche Länder und wohin, hat er sozusagen so seinen Geschäftsführer fallen lassen, der jetzt im Gefängnis ist, und er selber ist ungeschoren davongekommen. Insofern, als das egal, ob man da ein Buch draus macht, einen Katalog, eine Ausstellung, ob ich wie jetzt bei einer Demonstration an NAVA-Arbeiter verteile, also als Flugblatt oder als Betriebszeitung an einige dann erstmal nur verteile oder in einer Zeitung einen Artikel veröffentliche, geht immer, ist das eine Frage des Mediums, was nimmt man, wie macht man das? Also das ist sozusagen bei all diesen Beschäftigungen mit drinne. Bis hin dann zum Gestalterischen natürlich auch. Und da in diesem Punkt kommen wir immer auf die Berliner linke alternative Zeitung, Tageszeitung zurück, weil wir da A gearbeitet haben oder als Redakteur, als Autor, als sonst was Lieferant. Oder auch schon bevor das überhaupt vor 10 Jahren gegründet wurde, die Tageszeitung, dass man sich Gedanken macht, ob das überhaupt gut ist und ob nicht regionale Zeitungen viel besser sind. Das war eigentlich unsere Position damals. Und oder jetzt, dass wir das Gefühl haben, jetzt nach 10 Jahren, dass die immer ununterscheidbarer wird von normalen Zeitungen und jetzt sich hierarchisieren, Chefredaktion haben und jetzt zum ersten Mal im letzten Monat jetzt die Chefredaktion dreimal so viel verdient wie ein normaler Redakteur oder Setzer oder Küche oder Pförtner oder Hausmeister. Also den Einheitslohn aufgehoben haben. Erstmal für die Geschäftsredaktion nur. Und obwohl es vorher natürlich auch so war, als Redakteur hat man immer mehrere Möglichkeiten zum Geld verdienen gehabt, weil man nochmal verkaufen konnte und so weiter. Das war schon immer auch ein bisschen problematisch, dieser Einheitslohn. Und einige Singles haben weniger Bedürfnisse und Notwendigkeiten als Leute mit Kind und so weiter. Oder mit dickem Auto oder Fahrrad macht einen Unterschied. Und in der Taz jedenfalls auch jetzt noch, können wir da immer über Nava und so weiter auch weiter berichten. Und das ist insofern auch eine gute Möglichkeit, weil das relativ unproblematisch ist mit irgendwelchen anderen Zeitungen. Ich habe auch manchmal was im Neues Deutschland gehabt oder in einer anderen Zeitung oder jetzt mehrere Jahren, aber da habe ich immer das Gefühl, sie drehen und wenden das so, damit es in ihren Rahmen passt. Wo mir sozusagen überspitzt gesagt das Wort im Mund umgedreht wird. Also nicht sozusagen nicht so sehr das Wort, als vielmehr so der ganze Zugriff, die ganze Sichtweise dreht sich völlig um. Während bei der Taz, da gehe ich dann auch hin und nehme Layout-Material-Fotos mit von da oder was ich immer haben will. Japanische Schriftzeichen für Glühbirne oder was auch immer. Und dann freuen die sich auch und nehmen das auch gerne und sparen Fotografen oder selber sparen sich die Überlegung, wie sie das selber machen können. Das macht dann einfach, als Autor macht das mehr Spaß, da zu arbeiten. Aber es ging um Medienpolitik, da ist uns die Taz immer dann eher auch Beispiel und durchaus auch oft Negativbeispiel, wenn sie so ängstlich irgendwas zensieren, beispielsweise, was auch oft vorkommt. Oder wenn ein Redakteur nach dem anderen bei irgendwelchen ganz blödsinnigen Zeitungen oder bei der Treuhand oder sonst wo anfängt zu arbeiten, eben weil er mehr Geld verdient, aber dafür völlige blödsinnige Sachen macht, also das mit Schreiben eigentlich kaum noch was zu tun hat. Also sind wir natürlich doch auch immer wieder gerne versucht, so auf kleine, auf quasi privaten Medien zurückzugreifen. Das hat auch etwas mit dieser ästhetischen und politischen Strategie zu tun. Die Taz verfolgt eine politische Strategie und ist sehr, sehr eng. Also in Zeitungsprojekten mit einer ästhetischen Strategie oder die innerhalb einer ästhetischen Strategie, die ist einfach das die Möglichkeit, also ist weitaus größer. Ja, auf der Textseite ist das Pendant zu diesen peripheren Alltagsgegenständen ist der Klatsch. Könnte man als den Klatsch als Pendant dazu im Text bezeichnen. Das ist wiederum, wenn es um Interviews, Texte geht, die uns interessieren, ist der Klatsch das, was uns da primär dann interessiert. Bei Nava zum Beispiel der Flurfunk, was man sich so erzählt über den neuen Westgeschäftsführer, über den Treuhandchef und so weiter. Das ist auch, man könnte den Klatsch so als die letzte materialistische Waffe gegen die Meinung bezeichnen. Zum Beispiel, als der Rohwedder erschossen wurde, übrigens beim Auswechseln einer Glühbirne in seiner Düsseldorfer Villa, da die Meinung war, es ist ja furchtbar und eine grausame Sache und ausgerechnet der Rohwedder und das ist ja ganz eine ganz fürchterliche Sache, während auf der Klatschebene sich alle gefreut haben darüber, dass dieser, der zu Tausenden sie entlässt und die ganze DDR verscherbelt sozusagen, dass den zerbröselt hat sozusagen. Da sah man nur fröhliche Minen sozusagen auf der Klatschebene oder in den Fluren und nicht nur bei Nava natürlich, sondern in der ganzen DDR. Und das sind sozusagen die Geschichten, die uns interessieren. Also diese kleinen Geschichten, was weiß ich, dass als die Mauer aufging am nächsten Tag mehrere Leute irgendwie betrunken mit einem Werksauto irgendwo gegengefahren sind oder solche kleinen Sachen, die stand dann auch in der Betriebszeitung, wurde sich darüber beklagt. Aber das sind so die nicht das große Statement in der Betriebszeitung, jetzt geht es mit neuer Kraft voran, vom Geschäftsführer interessiert uns, sondern auf Seite 3 die Meldung, wer betrunken mit welchem Gefährt gegen irgendeinem Hausmauer mitgenommen hat auf dem Betriebsgelände. Fange ich auch mal mit der Binninger Birne an, die 150.000 Stunden hält. Man kann die Kunst sozusagen, ist gegen das Leben, vertritt sie also die Unsterblichkeit. Ja, auch der Dichter, der unsterblich werden möchte, aber die Werke auf alle Fälle tendieren immerhin gen zur Unsterblichkeit, während die Waren immer mehr zum ganz direkten, schnellen Verbrauch, zur Vernutzung tendieren. Und da liegt so eine Birne, die sozusagen die ewige Glühbirne oder die Binningersche Glühbirne, die über 40 Jahre hält, die man also vererben kann, die liegt auf dieser Schnittstelle zwischen Kunst und Erfindung. Und tatsächlich sind auch die Erfinder den Künstlern sehr ähnlich. Also wir kennen die Leute vom Deutschen Erfinderverband, die einen Erfinderstammtisch einmal im Monat in die Berliner Sektion hat, hier in einem Café in Charlottenburg. Und so ein Erfinderstammtisch ist fast dasselbe wie ein Künstlerstammtisch. Da gibt es dann die jungen Erfolgreichen, da gibt es die ewig dem großen Ruhm, dem Boyschen Ruhm oder Walschen Ruhm nachhängen, aber ewige Verlierer sind, die teilweise Millionen investieren in eine Erfindung, zum Beispiel einen Rückspiegel, wo es keinen toten Winkel gibt und so weiter. Und andere, die gleich auf Anhieb einen großen Wurf haben. Und also es gibt, das Spektrum ist genau dasselbe wie bei Künstlern, würde ich sagen. Und tatsächlich sind die Erfinder, möchten auch gerne so behandelt werden wie die Künstler. Zum Beispiel möchten sie auch alle in die Künstlersozialversicherung. Bisher ist das alles ganz anders. Während wir für unser Urheberrecht sozusagen bezahlt bekommen, bei Büchern zum Beispiel, müssen die für ihr Patent selber zahlen. Und also es ist, man kann das nicht so unbedingt vergleichen, aber jedenfalls für ihre Arbeit müssen sie bezahlen, während wir eher was kriegen. Also zumindest erstmal fürs Patent. Und bei der Realisierung ist noch was anderes. Dann kriegen sie natürlich auch Geld. Aber dieses Patentrecht jedenfalls ist nicht sehr von der Künstlersicht gesehen, ist es nicht sehr günstig für die Erfinder und Entwickler und Verbesserer. Ne? Und ja, und dann ist eben, ist man ja als Linker, gibt es da einen weiteren Punkt, dass man natürlich mit dem, was man macht an Texten und Kunst und sonst was, auch immer auch so ein bisschen so einen Verbesserungsaspekt mit im Hinterkopf hat. Also eine Intervention zum Beispiel bei NAVA ist auch immer getragen von so einer Hoffnung, dass es irgendwie die da alle gerne arbeiten und erstmal, dass der Betrieb bestehen bleibt und dass er sich behaupten kann und was weiß ich, wieder die Sauna wieder geöffnet wird und die Leute, die da arbeiten, dann ein schönes Kantinenessen haben. Darüber haben sich in der Betriebszeitung die letzten vor der Wende immer beschwert, über die schlechter werdende Qualität des Essens, wo wir auch in der Taz immer schon das Gefühl hatten, dass eigentlich das Allerwichtigste das Essen in der Kantine ist. In der Taz hatten wir zwei schwäbische Köche. Und dass es die Zeitung egal ist, aber es stimmt alles, der Betrieb läuft rund, wenn das Essen gut ist, egal wie blöd die Zeitung an dem Tag auch wird. Die Hauptsache ist das Essen. Und so denken wir das auch bei NAVA, die sehen das, glaube ich, auch so. Noch viel mehr, weil es eine Glühbirne ist, Und also wir haben da auch immer so eine Verbesserung, dass diese ganzen Artikel sind auch erstmal eine Verbesserung des innerbetrieblichen Informationsflusses, weil durch die Recherchen und durch das Verteilen, jetzt wo es keine Betriebszeitung mehr gibt, die hatten auch eine eigene Rundfunkstation, NAVA, eigene Betriebsfunk, irgendwie mit 400 Lautsprechern oder so, mit einer eigenen Redaktion auch, die wurde der Goebbels von NAVA genannt, weil die manchmal auch zu spät kommen, über den Rundfunk dann denunziert hat. aber ansonsten auch sonst alles möglich verbreitet hat, natürlich Aufruf zur Vollversammlung, Betriebsversammlung und so weiter und worum es da geht. Und das war schon eine wichtige Sache. Alles ist eingestellt worden jetzt im letzten Jahr und deswegen fühlen sich alle unterinformiert, extrem unterinformiert und alle Sachen sind neu, kommt noch natürlich dazu, dass besonders viel Neues ist. Und da verbessert man sozusagen den Informationsfluss. Es ist nicht nur, dass man irgendwelche Klatschgeschichten raussucht und sich daran freut, sondern dass die dann auch erhärtet werden sozusagen. Wenn irgendein Klatsch über den neuen Westgeschäftsführer, dass man ihn sozusagen durch Recherche dann harten Klatsch und weichen Klatsch kann man da vielleicht dann unterscheiden. Die Fortsetzung dieses Bildkampf für NAVA betrifft, da sagte mir neulich ein Ingenieur von NAVA, ja Mensch, dieses Bildkampf für NAVA, das könnte aber nicht mehr lange benutzen, sobald er sich stabilisiert hat, der Konzern eventuell jetzt übernommen wird von einem japanischen Konzern und so weiter und die also jetzt sich wieder fangen und in der Marktwirtschaft behaupten, wie man das so nennt, dann haben sie nur die Kriegsgewinner da. Das hat dann mit dem üblichen, mit dem normalen BGW, wie man ihn nennt, gibt es auch den Spruch, ach BGW, du bist der schönste Platz an meiner alten Spree, also dieses alte Gebäude, die da 40 Jahre lang mal Luft haben, als was auch immer, die haben mit denen hat das nichts mehr dann zu tun, die sind entlassen, vor Ruhestand, rausgeschmissen und die Arschlöcher, wie es eben so ist, bleiben über. Mit Ausnahmen natürlich auch, die sich dann anpassen oder unglücklich weitermachen und so weiter. Und na gut, ich glaube, dass er da recht hat, aber das tangiert die Arbeit insofern nicht, also unsere Arbeit oder was wir machen, insofern nicht, als wir es nicht beeinflussen können, oder nur zum ganz, ganz winzigen Teil. Die Fortsetzung ergibt sich einfach aus so einer Mischung von Abschweifungen, wie ich sie ganz am Anfang erzählt habe, und was man so als Notwendigkeit begreift, so in was auch aktualitätsbezogen jeweils immer ist. Jetzt zum Beispiel werden von den Entlassenen werden viele machen Fortbildungskurse, werden umgeschult. Es wird eventuell gegründet eine Beschäftigungsgesellschaft. Das ist eine Gesellschaft, die Entlassenen auffängt und weiterbildet, über ABM-Maßnahmen teilweise beschäftigt, also so irgendwelche umgekippten Seen sauber machen lässt oder ein Firmengelände sauber machen lässt und so weiter. Und jetzt haben wir angefangen, uns mit Beschäftigungsgesellschaften und mit Umschulungen, da passieren natürlich auch unmögliche Sachen, dass in der Beschäftigungsgesellschaft des Stahlwerks Brandenburg zum Beispiel, dass da, es gibt es einen Orientierungskurs und in dem Orientierungskurs, wo erstmal alle noch drin sind, bevor sich das ausdifferenziert, was machen sie da in ihrer Not, weil sie nicht wissen, was sollen sie mit den Leuten machen, da lernen sie das bürgerliche Gesetzbuch abschnittsweise kennen, also so richtig so für Blöde, was man keinem Sozialkundeunterricht der 8. Klasse, Volksschule, Realschule, Gymnasium den Schülern zumuten würde, weil das, ne, das macht man da mit 50-jährigen, 45-jährigen hochqualifizierten Leuten, die alle zig Ausbildungen und Sprachen beherrschen und Philosophie studiert haben und so, also. Und die sind auch so geknickt, die DDRler, und so, aber auch gleichzeitig so höflich und gut erzogen, dass sie das zwar mit Murren, aber immerhin über sich ergehen lassen. Überhaupt ist es so, dass wir festgestellt haben, dass sozusagen die Wirtschaftsleute entlassen die Leute und die Linken auch unter so einem komischen Avantgarde-Anspruch, wobei zu diskutieren ist, ob wir den nicht auch irgendwie blöde haben, selber auch haben, die Linken machen dann die Umschule, also die Westen. Aus dem Westen kommen dann an und sagen denen, wie sie trotz aller Unbilden oder gegen und mit wieder ein glückliches, karriereerfülltes Leben führen können. Und bemühen sich da furchtbar, das macht man ihnen ja zugestehen, aber es ist eigentlich, die Situation ist unmöglich, dass diese Westlinken da jetzt, ob nun an der Humboldt-Uni oder als Umschule in all diesen Beschäftigungsgesellschaften, ihnen Computer beibringen und so weiter und so weiter. Oder eben das bürgerliche Gesetzbuch, das ist bestimmt auch ein linker Jurist, der da als Lehrer jetzt arbeitet, ein Arbeitsloser ehemals aus was weiß ich, aus Frankfurt am Main. Und also da haben wir sozusagen jetzt wieder das nächste Feld, dass wir uns versuchen, da ein bisschen einzuarbeiten mit einer Pressesprecherin des Kombinats 7. Oktober, die Werkzeugmaschinen herstellen, die ganz ganz tolle Frau ist und die von ihrem Betriebsrat abgekommandiert worden ist, sich sozusagen über um Beschäftigungsgesellschaften zu kümmern. Da machen wir dann auch ein bisschen, indem wir Interviews machen, uns dann Material besorgen und so weiter. Ja, so treibt das von einer Sache zur anderen ab und bleibt damit auch in gewisser Weise so auf der Höhe der Zeit, was so gerade die Sachen sind, die wichtig sind, also in diesem Fall in Ost-Berlin.